Der Steppenwolf. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Hermann Hesse. Musik Michael Riesler. Bearbeitung Valerie Stiegele. Regie Christiane Ohaus. Es ist eine schöne Sache um die Zufriedenheit, die Schmerzlosigkeit. Jene geduckten Tage, wo weder Schmerz noch Lust zu schreien wagt, wo alles nur flüstert und auf Zehen schleicht. Leider aber steht es mit mir so, dass wenn ich eine Weile die laue, fade Erträglichkeit dieser sogenannten guten Tage geatmet habe, es mir in meiner kindischen Seele windig weh und elend wird, dass ich die verrostete Dankbarkeitsleier dem schläfrigen Zufriedenheitsgott ins Gesicht schmeiße und lieber einen recht teuflischen Schmerz in mir brennen fühle, als diese bekömmliche Zimmertemperatur. Es war einmal einer namens Harry, genannt der Steppenwolf. Er ging auf zwei Beinen, trug Kleider und war ein Mensch, aber eigentlich war er doch eben ein Steppenwolf. Er hatte vieles von dem gelernt, was Menschen mit gutem Verstande lernen können, und war ein ziemlich kluger Mann. Was er aber nicht gelernt hatte, war dies: mit sich und seinem Leben zufrieden zu sein. Dies konnte er nicht. Er war ein unzufriedener Mensch. Das kam wahrscheinlich daher, dass er im Grunde seines Herzens jederzeit wusste oder zu wissen glaubte, dass er eigentlich gar kein Mensch, sondern ein Wolf aus der Steppe sei. Gewiss hätte ich diese Aufzeichnungen, wären sie mir zufällig in die Hand gefallen und ihr Urheber mir nicht bekannt gewesen, entrüstet weggeworfen. Ich hätte auch Bedenken, sie anderen mitzuteilen, wenn ich in ihnen bloß die pathologischen Fantasien eines Einzelnen, eines armen Gemütskranken sehen würde. Ich sehe in ihnen aber mehr. Ein Dokument der Zeit, denn Harry Hallers Seelenkrankheit ist, das weiß ich heute, nicht die Schrulle eines Einzelnen, sondern die Krankheit der Zeit selbst, die Neurose jener Generation, welcher Haller angehört. Der Steppenwolf hat 9 oder 10 Monate bei uns gewohnt. Das ist nun schon einige Jahre her. Aber offen gesagt, ich bin noch lange nicht fertig mit ihm. Ich träume nachts manchmal von ihm. Ich fühle mich durch ihn, durch die bloße Existenz eines solchen Wesens, im Grunde gestört und beunruhigt. Obwohl er mir am Ende geradezu lieb geworden ist. Ich nenne ihn Steppenwolf, einen Ausdruck, den er selbst mehrmals für sich gebrauchte. Und ich wüsste auch heute noch kein treffenderes Wort für diese Erscheinung. Ein zu uns in die Städte und ins Herdenleben verirrter Steppenwolf. Ist jemand da? Zufällig war ich in dem Augenblick zugegen, als Harry Haller zum ersten Mal das Haus meiner Tante betrat. Statt einer Begrüßung sagte er: Oh, hier riecht es gut. Dabei reckte er seinen Kopf witternd in die Höhe und schnupperte. Wir haben eben erst zum Mittag gegessen. Was wünschen Sie? Meine gute Tante lächelte. Ich aber fand sein Auftreten komisch und hatte was gegen ihn. Ich komme wegen des möblierten Zimmers, das Sie zu vermieten haben. Ich zeige es Ihnen gern. Als wir alle drei die Treppe zur Mansarde hinaufstiegen, konnte ich ihn genauer ansehen. Er war ein Mann von annähernd 50 Jahren, nicht sehr groß, glatt rasiert und mit ganz kurzem Kopfhaar, das hier und dort ein wenig grau flimmerte. Das scharfe, heftige Profil gab ihm etwas Vogelartiges. Mit einem eigentümlichen Lächeln, das mir damals ebenfalls unangenehm war, betrachtete er die Treppe, die Wände und die Fenster und die alten, hohen Schränke im Treppenhaus. Dies alles schien ihm zu gefallen und schien ihm doch zugleich irgendwie lächerlich. Ja, es gefällt mir. Ich würde das Zimmer gerne mieten. Er mietete das Zimmer, mietete noch die Schlafkammer dazu und kam nach einigen Tagen mit 2 Koffern und einer großen Bücherkiste wieder. Der große, flache Kabinenkoffer schien auf frühere, weite Reisen zu deuten. Er war beklebt mit den vergilbten Firmenzetteln von Hotels, verschiedener, auch überseeischer Länder. Mir macht überhaupt der ganze Mann den Eindruck, als komme er aus einer fremden Welt zu uns und finde hier zwar alles hübsch, aber ein wenig komisch. Es muss ja nicht jeder so leben wie wir. Warum hat er das wohl gesagt, dass es hier so gut riecht? Das kann ich dir genau sagen. Es riecht nach Sauberkeit und Ordnung und nach einem freundlichen und anständigen Leben. Und das hat ihm gefallen. Er sieht aus, wie wenn er daran nicht mehr gewöhnt wäre und es entbehrt hätte. Aber wenn er an ein ordentliches und anständiges Leben nicht mehr gewöhnt ist, wie soll das dann werden? Was willst du machen, wenn er unreinlich ist und alles verdreckt und zu allen Nachtstunden besoffen heimkommt? Das werden wir ja sehen. Ich mache mir keine Sorgen. Ich sehe, du hast dich von diesem Harry Haller bereits einfangen und bezaubern lassen. Ich hoffe nur, er nutzt dein Vertrauen nicht aus. Was will er überhaupt hier in der Stadt? Wie lange bleibt er? Er sagte etwas von Bibliotheken benutzen und Altertümer der Stadt ansehen. Er wird wohl nur ein paar Monate hier bleiben. Leider.